So, pass auf, ich rufe gleich beim Typen an. Also, das ist voll so ein kleiner Zwerg. Der ist schon 24 oder so. Und mit dem hingen wir früher rum. Und wenn wir uns den jetzt angucken, dann denken wir, mit was für Honks hingen wir denn rum? Ich rufe jetzt mal seinen Eltern. Ja, Homs. RauteBlackRemix.com. RauteBlackRemix.com. Check it out. Genau, der kriegt er von seinem Vater schön Ärger. Auf jeden Fall. So, mal gucken. Da kriegt er Ärger vom Papa. Schnell. Pass auf jeden Fall. Ich mach voll auf traurig. Ja, der hat mich geschlagen. So, okay, alles klar. Ich hab den nochmal. Ich rufe jetzt an. Ja, schönen guten Tag. Stefan, mein Name. Ist der Mike da? Der Mike ist nicht hier. Ach so. Und zwar, sind Sie der Vater? Ja. Ja, das geht darum, Ihr Sohn hat mich vor 2 Tagen verprügelt. Was hat er? Ja, er hat mich verprügelt und ich wollte jetzt mit ihm reden. Ja, was habe ich damit zu tun? Ja, ich weiß ja nicht, weil Sie sind ja der Vater. Ja, und da habe ich trotzdem nichts mit zu tun. Ach so, okay, alles klar. Wie kann ich den Mike denn erreichen? Ja, über Telefon, wenn er Handy hat. Okay. Gut. Alles klar. Was für ein eiskalter Vater, oh mein Gott. Das Ganze ziehe ich jetzt nochmal ab. Und zwar, wenn er nicht da ist, dann bei seinen Eltern. Und wenn er da ist, dann sage ich, dass seine Kollegen ihn mich geschlagen haben. Ja? Hallo, hier ist Stefan, ist Mike da? Augenblick. Danke. Der ist eben wieder weggegangen schon. Habe ich nicht mitgekriegt. Ach so. Okay, muss später nochmal. Können Sie ihm was ausrichten? Was denn? Also, er weiß genau, wer ich bin. Ich bin der Stefan. Ja. Und es ging darum, vor 2 Tagen hat er mich geschlagen mit seinen Leuten und ich wollte mit ihm darüber reden, bevor wir das gerichtlich machen. Er hat dich geschlagen? Ja. Naja. Ja, ich finde das nicht so lustig. Ich wollte erst mit ihm eigentlich darüber reden, bevor ich da meinen Anwalt einschalte oder so. Weil er hat mir die Nase ganz schön gebrochen. Und ja, das, ich meine. Sind Sie der Vater? Bitte? Sind Sie der Vater? Ja, ja. Ja, ich meine, das ist nicht korrekt. Das war einfach so, das war ganz zufällig. Wir sind durch die Stadt gelaufen und die standen da und haben was getrunken. Das war abends. Und dann haben die mich da ganz schön zugerichtet, obwohl ich nur nach Hause wollte. Und meine Eltern haben gesagt, ich soll erstmal bei ihnen anrufen. Ja, pass auf, kannst du mir deine Telefonnummer mal geben? Wenn dir das nicht ausmacht. Ich möchte erstmal lieber mit ihm reden. Ach so, davon ziehe ich ihn damit die Ohren lang. Wie alt ist der Mike denn? Augenblick, 20. 20? Mhm, und du? Ich bin 16 und ich weiß ja nicht, wie alt seine Kollegen sind und das war ganz schön mies. Ja, das ist. Ich meine, ich kann nicht mehr in Rot durch die Straßen gehen, ohne dass ich dann Angst haben muss. Ah, ja, das ist nicht der Sinn der Sache. Nee. Pass mal auf. Ja. Ich versuche ihn mal zu fassen zu kriegen. Ja. Na? Ich meine, Sie können ja mit ihnen reden, wir brauchen das ja nicht mit Anzeigen und so, das ist scheiße. Ich meine, jeder prügelt sich mal. Nein, das aber wenn Sie was machen, wenn Sie da mal was machen würden, dann wäre das echt mal nett. Ja, ich bin Stefan Hansen bin ich, das kann ich Ihnen sagen. Auf jeden ja, Fall. Wenn du mich dann nachher nochmal anrufst. Ja. Ja. Okay. Okay, alles ich kümmere mich auf jeden Fall darum. Okay, vielen Dank dann. Na? Ja. Okay. Okay. Bis dann, ciao. Tschüss. Der kriegt jetzt auf die Fresse. Oh mein Gott, ich schwör's euch, sein Vater ist sowieso so ein Rocker. Ich schwör's euch. Und den kennen wir, der war früher in meiner Klasse. Er zieht ihn die Ohren lang. Oh mein Gott, ich schwör's euch.